Der französische Dichter Victor Hugo hat in La fin de Satan, das Ende des Satans, dem Schlussteil seines großen Versepos La Légende des Siècles, Lilith als Monstrefemme, als Monsterfrau oder weibliches Ungeheuer dargestellt. Sie ist die Urmutter alles Bösen, die Tochter des Teufels. Sie offenbart sich selbst als die schwarze Seele einer toten Welt, als das unbekannte, unheilvolle, grenzenlose Wesen, das der Mensch schaudernd das Verhängnis nennt. Erst am Ende der Zeiten wird sie vom Freiheitsengel des Lichts besiegt werden. Die Femme Fatale begegnet uns bei Dichtern wie Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti, Arthur Symonds und Guillaume Apollinaire. In der Erzählung Die Versuchung des heiligen Antonius von Gustave Flaubert tritt Lilith als die Königin von Saba auf, die mit ihren höllischen Verführungskünsten den Heiligen zwar bedrängen, aber nicht zu Fall bringen kann. Paul Heyse hat eine Novelle Lilith geschrieben. Der heute vergessene Dichter Friedrich Christoph Johannes Wedde verfasste in der Nachfolge der Versepen von Heinrich Heine sein Werk Lilith, die Lösung des Welträtsels, ausgeplaudert von den Jünglingen von Sais. Die inbrünstig gesuchte Göttin erweist sich als eine schreckliche Lilith-Gestalt, ein Teufel der Begierde.